16. Mai. Heute habe ich beschlossen, im Schwimmclub Nixe meine Karriere als Schwimmtrainerin zu beginnen, die mich nach Tokio zur Olympiade führt. September. Heute habe ich beschlossen, stricken zu lernen oder besser, an einer unbekannten Krankheit zugrunde zu gehen. Thank you. Thank you.